Am 17. März richteten die Teilnehmer des asiatischen Zuchtideologie-Seminars über die Schaffung aus eigener Kraft Schlüssel für Souveränität an Genossen Kim Jong-un einen Brief. Im Brief hieß es: Auf dem Seminar meinten alle Teilnehmer einmütig, dass die Schaffung aus eigener Kraft die Hauptkampfmethode für die Durchsetzung der Zuchtideologie ist. Die Zuchtideologie wurde vom ewigen Führer der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-il allseitig entwickelt und bereichert und wird heute von Genossen Kim Jong-un treu fortgesetzt. Die Schaffung aus eigener Kraft ist ein Schlüssel für die Erfüllung des Wunsches aller unterdrückten Völker der Welt und die Zuchtideologie ist eine Richtschnur für den Frieden und das Glück der ganzen Menschheit. Die DVJK, wo der Geist des Schaffens aus eigener Kraft durchgesetzt ist, erzielt in allen Bereichen wie Industrie, Landwirtschaft, Wissenschaft und Technik große Erfolge und streitet unter der weisen Führung von Genossen Kim Jong-un trotz aller Schwierigkeiten auf dem Weg zum Gedeihen energisch vorwärts. Die Teilnehmer am Seminar forderten den UNO-Generalsekretär mit Nachdruck dazu auf, alle UNO-Sanktionen über die DVJK aufzuheben. Weiter hoben sie hervor, dass sie beim Aufbau einer neuen souveränen Gesellschaft unter dem Banner der Zuchtideologie zur Entwicklung und zum Gedeihen der Region aktiv beitragen werden.